Telekom Fernsprecher Potsdamer Platz, Gabriele Terget Promenade. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehören einige heftige Sturmböen, die hier vor dem Potsdamer Platz fegen und einige Weihnachtsbäume, die hier verkauft werden sollen, durch die Gegend wirbeln. Ansonsten außer starkem Regen und einigen versprengten Kinobesuchern keine Zukunft. Ahoi.